Erster David kämpft gegen die Philister. Er gewinnt den Kampf. Er nimmt die Stadt Gat ein. Zweiter David besiegt auch die Moabiter. Die Moabiter müssen David nun Geld bezahlen. Dritter David besiegt König Hadareser von Zoba. Das war beim Fluss Euphrat. Vierter David nimmt viele Wagen und Reiter gefangen. Er nimmt auch viele Soldaten gefangen. Er behält nur 100 Pferde. Fünfter, die Aramäer wollen Hadareser helfen. David besiegt auch sie. Er tötet viele Männer. Sechster, David schickt Männer nach Damaskus. Die Aramäer müssen David nun Geld geben. Gott hilft David überall. Siebter, David nimmt die goldenen Schilde von den Feinden. Er bringt sie nach Jerusalem. Achter, David nimmt viel Metall aus den Städten von Hadareser. Das Metall ist sehr wertvoll. Neunter, König Tu von Hamat hört von David. David hat das Herr von Hadareser besiegt. Zehnter, Tu schickt seinen Sohn zu David. Er bringt Geschenke aus Gold und Silber. Er gratuliert David zum Sieg. Elfter, David gibt diese Schätze an Gott. Er gibt auch das Gold von anderen Völkern an Gott. Zwölfter, Abishai besiegt die Edomiter im Salztal. Er tötet 18.000 Männer. 13. David setzt Aufseher in Edom ein. Alle Edomiter müssen David nun dienen. Gott hilft David immer. 14. David ist König über ganz Israel. Er ist gut und fair zu seinem Volk. 15. Job ist der Chef von den Soldaten. Josaphat schreibt die Geschichte auf. 16. Zadok und Ahimelech sind Priester. Schafschar ist der Schreiber. 17. Benaja ist der Chef der Wache. Die Söhne von David arbeiten für den König.